In vertrauter Umgebung sammle ich Kraft für Ideen. Halt mich fest auf meinem Kurs, auch wenn die Wellen mich drehen. Auf dem Wasser bricht das Licht und zeigt ein farbenfrohes Spiel. Der Sturm zieht nun vorbei. Und was bleibt, ist das Gefühl, ein Stück mit mir zu treiben, um ein Stück von mir zu geben, dass diese Reise nicht umsonst war, sondern Teil aus meinem Leben. So nehmt ihr jetzt die Zeit und nutzt die Welle für ein Stück. Komm mit auf meine Reise und blick mit mir zurück.